Darkin, Gerd Westphal. Wiggins, Bernd Wiegmann. Braxton, Hannes Stein. Wilson, Hilles van Rappard. Grayson, Wolfgang Engels. Ton und Technik, Lotte Koch und Rolf Mittag. Regie, Heinz-Günther Stamm.